Die ersten Takte von Beethovens 5. Symphonie. Das Morsezeichen für den Buchstaben V wie Victory. Geschlagen auf einer massiven Pauke. Dieses eindrucksvolle Signet kennen noch viele in Deutschland, die während des Zweiten Weltkriegs illegal den deutschen Dienst der BBC abgehört haben, um genaueres über die tatsächliche militärische Lage zu erfahren. Die 1922 gegründete British Broadcasting Corporation besaß in Großbritannien das Rundfunkmonopol. Das heißt, Radiosendungen durften nur von der BBC ausgestrahlt werden, die unabhängig von staatlichen Stellen war und ihr Programm durch Gebühren finanzierte. Zunächst sendete die BBC nur für britische Hörer. Das änderte sich Ende September 1938, als Hals über Kopf ein deutschsprachiger Dienst eingerichtet wurde, um auf einen bevorstehenden Krieg vorbereitet zu sein. Der konkrete Anlass war die Sudetenkrise, die am 27. September 1938 ihren Höhepunkt erreichte. Der deutsche Diktator Adolf Hitler hatte ultimativ die Angliederung des in der Tschechoslowakei liegenden Sudetenlandes an das Deutsche Reich gefordert. In der ersten Sendung in deutscher Sprache wurde die Rede des britischen Premierministers Chamberlain und eine Botschaft des amerikanischen Präsidenten Roosevelt an Hitler verlesen. Zwar brachte das Münchner Abkommen eine kurzfristige politische Entspannung, aber die Kriegsgefahr blieb. So entschlossen sich die BBC und das britische Außenministerium, den deutschsprachigen Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Zunächst in einem eher bescheidenen Umfang, aber mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl der wöchentlichen Sendestunden kontinuierlich. Zunächst konzentrierte sich der deutsche Dienst auf Nachrichten und Kommentare über den Kriegsverlauf und innenpolitische Entwicklungen in Deutschland. So wurde am 7. April 1940 über die Bespitzelung der deutschen Bevölkerung durch die geheime Staatspolizei berichtet. Der neue Volksinformationsdienst, der von der Gestapo gegründet wurde, um die Heimatfront zu bespitzeln, wird in der Armee nicht geduldet. Das deutsche Volk im Hinterland, das unter diesem unerträglichen Spitzeltum zu leiden hat, wird sich nicht im Klaren darüber sein, ob es einfach die Armee darum beneiden soll, von dieser Pest verschont zu bleiben, oder ob es Mittel und Wege suchen soll, sich selbst in ähnlicher Weise davon zu befreien. Zwei Tage später wurde in der Morgensendung um 6.30 Uhr über Kampfhandlungen vor der norwegischen Küste informiert. Der deutsche Dienst der BBC stellte in seinen Nachrichten bewusst das heraus, was der offizielle Bericht des deutschen Oberkommandos der Wehrmacht verschwiegen hatte. Guten Morgen, hier ist London mit dem Frühbericht in deutscher Sprache. Die britische Kriegsflotte hat den Deutschen im Anschluss an das erfolgreiche Legen von Minenfeldern an der norwegischen Küste schwere und wirkungsvolle Schläge versetzt. Den zuletzt eingegangenen Berichten zufolge ist ein deutscher Truppentransportdampfer torpediert worden, zwei weitere deutsche Schiffe wurden versenkt und ein deutsches U-Boot fiel der Vernichtung anheim. Der deutsche Truppentransportdampfer war die Rio de Janeiro und die beiden anderen deutschen Schiffe sind vermutlich die Kreta und die Poseidon. Gestern Abend wurde gemeldet, dass eine Anzahl deutscher Kriegsschiffe auf der Fahrt nach Norden seien, in Richtung der norwegischen Küste. Britische Kriegsschiffe bewachen noch immer die Minenfelder. Immer wieder wurde in den Nachrichtensendungen die Entschlossenheit Großbritanniens hervorgehoben, den Krieg gegen Deutschland mit letzter Konsequenz zu führen. Das war den deutschen Hörern nicht leicht zu vermitteln, wenn sich im NS-Rundfunk Siegesmeldung an Siegesmeldung reihte. Wie ein Kontrapunkt zu den militärischen Erfolgen der deutschen Armeen sollten die Namenslisten von gefallenen deutschen Soldaten wirken, die im Anschluss an die Nachrichten verlesen wurden. Hier die Ankündigung in der Sendung vom 15. April 1940. Hier ist London mit dem Abendbericht in deutscher Sprache. Zunächst eine Mitteilung. Im Anschluss an die Nachrichten werden wir Ihnen eine weitere Liste von Angehörigen der deutschen Wehrmacht geben, die, wie die britischen Behörden festgestellt haben, gefallen sind. Wir werden auch die gestern mitgeteilte Liste von Gefallenen wiederholen.